dem schwerte mitter laute zieht des wegs der trovador stern ist ihm die herzenstraute da er ihre die treue schwur heimlich ist der herze schwur dem trovador Sehnen ist um Denken frei, Ehre ist des Ritters Fleiß. Sang ist Ritter Held, die Treue, weil es nicht anders weiß. Sang es Ritter Held, die Treue, weil es nicht anders weiß. Stimme Bänder ausgestreckt. Sie will rartisianische Brunnen, meines Herzens spritzt zum Himmel. Und Teufelfischer palmisch auf die Bilde deines Jugendhartes nieder. O Kolumbina! Er spottet eine Verlassen und betrogen, oh, betrogen. Ha, ha, ha, ha, sofort ich bin, werd ich betrog an meine Stieg und schon an große Spitze. Ich sterbe, ich sterbe.